我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，今天和您分享的是德国作曲家理查施特劳斯创作的歌剧《埃莱克特拉》，路德维希·贝赫尼斯等演唱，由波士顿交响乐团演奏，小泽征尔指挥。 Sitzt, wo's, und sieh doch einmal da, Thank you. Sie schleppen Tiere und Opfer mit. Ohr, dass du den Boden gesehen.

Oh! 聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点22点播出。 Yeah. Thank you. Ich noch sehe. Die Wunder auf dem Boden kennen mich. Deine Ich habe ihm das Bein nicht geben können. Sie sind gegangen und ich habe ihm das Bein nicht geben können. zuften, weil das Volk eine Furcht am Leben. Was ist das für ein unheimliches Heim? Ich habe Gott und das ein Unwetter. Es besitzt hier den Ewigkeit. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 Oh, frischem Wasser, das ewige Blut, das Wundes andern die Art. Und ich sprach, so sagte sie, ich sprach, die sich mein Paul nach der Neuze Winkel wies. Und er weiß, schreit sie stark von dem Mund, den wir nicht so retten. Und wenn sie uns mit unseren Kindern sieht, so schreit sie, nicht von so verbrüht sein, Sitzt, muss, und muss, und sitzt. Und wir